Kapitel 8 – Die Strandparty. Christina kommt zum Strand. Toni ist schon da und sitzt mit seinen Freunden neben den Strandkörben im Sand. Der Wind ist heute sehr stark. Die Rettungsschwimmer packen gerade die gelbe Fahne ein. Geht heute nicht ins Wasser, es ist gefährlich. Die Flut kommt bald, die Wellen sind sehr hoch. Ja klar, alle aus St. Peter-Ording wissen, wie gefährlich der Wind ist und keiner surft dann, sagt Markus. Alle sind sehr lustig und lachen. Nur Christina ist ganz still. Sie denkt an ihre Mutter. Sag mal, Christina, kannst du auch surfen? Fragt Florian. Toni lacht. Sie kommt doch aus München. Aber sie denkt, sie kann besser surfen als ich. Ha, ha. Christina steht auf. Sie nimmt ein Surfbrett. Na los, Toni, komm doch mit, ruft sie und läuft schnell zum Wasser. Christina, komm zurück! Es ist zu gefährlich, schreit Markus laut. Die Wellen sind sehr hoch, ruft Florian. Aber Christina hört sie nicht. Sie stellt sich auf das Brett und surft los. Der Wind ist sehr stark. Bald sehen die Freunde nur noch einen kleinen Punkt. Mensch, Toni, wir müssen ihr helfen, sagt Kevin. Ach, Quatsch, antwortet Toni. Sie kommt sicher gleich zurück. Toni, du Idiot, der Wind ist zu stark. So kann sie nicht zum Strand zurücksurfen, schreit Markus. Toni sagt nichts. Toni, Christina kommt aus München. Sie weiß nicht, wie gefährlich der Wind hier ist, sagt Markus. Wir müssen ihr helfen, ruft Kevin. Wir müssen die Küstenwache informieren, meint Florian. Warum nicht auch noch die Feuerwehr, die Polizei und, fragt Toni. Mensch, Christina ist in Lebensgefahr, schreit Markus und nimmt sein Handy.